Können Verbote eine aufstrebende Idee aufhalten? Können Verbote eine offensive Bewegung stoppen? Können Verbote ein erwachendes Volk niederhalten? Können Verbote ein krankendes System schützen? Können Verbote demokratisch sein? Können Verbote die Wahrheit unterdrücken? Können Verbote uns gar verhindern? Nein! Verbietet nur, verbietet der Logik weiter. Wo immer sich ein Hauch von Freiheit regt, ist eure Willkür doch die Stufenleiter, auf der wir aufwärts steigen und entleben. Sind doch Verbote nur ein Schwächezeichen. Die Tür hinein, die Widerstand verzeiht. Die Jungen werden der Gewalt nicht weichen. Wir bleiben glaubensstark und ungemeut. Verbietet nur, verbietet Recht und Ehre. Verbietet Freiheit, Volk und Vaterland. Wir lachen über eure Geisteslehre und weinen über euren Unverstand. Was leben will, das lässt sich nicht verbieten. Mit Paragraphen, Tinte und Papier. Ihr könnt euch Sklaven halten, Söldner mieten. Doch Deutschlands Leben merkt euch das im Spiel. Doch Deutschlands Leben, merkt euch, das sind wir.